Willkommen, liebe Hörer, zum Podcast Autorennen Nummer 2 mit Stefan Schwarz als Gast. Wir befinden uns in Leipzig am Elsterwehr, ist es, glaube ich, das nee, Palmgartenwehr. Elster stimmt auch, ja. Elster. Ja, Elsterwehr stimmt. Aber egal. Mit dem Wetter haben wir schon etwas mehr Glück als mit dem ersten Stefan, den wir hier zu Gast hatten. Aber zu unserem heutigen Gast, der von sich selbst, zumindest auf der Verlagsseite, sagt, er sei Allerweltsjournalist und Gelegenheitsschriftsteller. Mir ist er leider erst aufgefallen oder bekannt geworden durch die ARD-Serie Sedwitz, für die er die Drehbücher geschrieben hat, zusammen mit dem Regisseur, heißt es. Und leider ist mir erst dann im Zuge dessen aufgefallen, dass der auch tolle Bücher geschrieben hat und Kolumnen. Und zwar über die selten thematisierten Themen Ehe und Elternschaft. Und Elternschaft aus der Perspektive eines Vaters. Und das liest man sehr selten. Und man freut sich drüber, wenn man auch selber Papa ist und damit kämpft. Und ja, dazu passt als Startstuss oder um wieder bei dem blöden Autorennen-Dingern zu bleiben, ein Loriot-Zitat habe ich für den Anfang. Okay. Und zwar hat er gesagt, Moment, ich brauche die nächste Karte, weil sonst mache ich es bestimmt verkehrt mit der Wörtlichkeit und der Zitiererei, da muss man immer aufpassen. Naja, die verklagen ja auch. Die Loriot-Erben sind ganz, ganz, ganz streng. Ja. Und recht haben sie. Ich habe das jetzt aber nur von zitate.de. Wenn das da nicht richtig stimmt, könnte. Nee, zitieren darf man ja. Es gibt ja ein sehr, sehr freundliches deutsches Zitatrecht. Zitieren darf man. Aber man darf damit kein Geld verdienen. Das ist. Ja. Jedenfalls stammt von dem der schöne Ausspruch: Eine glückliche Ehe ist eine, in der sie ein bisschen blind und er ein bisschen taub ist. Okay. Und das kann man, glaube ich, auch austauschen, oder? Also. Schlecht sehen ist auch nicht so schlecht. Vor allem muss man vergesslich sein. Vergesslichkeit ist, glaube ich, eine der Haupttugenden in einer guten Ehe. Das heißt, man darf sich nicht alles merken. Erstmal bleibt man sich dann ein bisschen fremd. Und das ist ja immer toll, wenn man mit einer fremden Frau mal ins Bett gehen kann. Und das Zweite, man vergisst den ganzen Quatsch, weil man wiederholt sich natürlich in 20, 30 Jahren ständig. Und Leute, die ein sehr gutes Gedächtnis haben, die sind dann wirklich angeödet. Und insofern ist Vergesslichkeit so eine Art Ehe-Alzheimer eigentlich das probate Mittel, um eine Beziehung frisch zu halten. Also ich erwarte eigentlich von meiner Frau, das schenkt sie mir leider nicht, dass sie alle meine Schmonzetten, die ich schon mal erzählt habe, mit derselben Begeisterung wieder anhört. Weil das ist ja, das Problem ist, ich erzähle ja nicht aus rein informationellen Gründen diese Geschichten, sondern weil man an solchen Geschichten schleift. Also die Anekdoten werden ja von Mal zu Mal besser, runder irgendwie. Und es gibt ja diese schöne Geschichte von dem Opa, der zu dem Enkel sagt, habe ich ja eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, wo ich im Wald von 10 Wölfen angegriffen wurde. Und dann sagt der Enkel, nee, das war letztes Mal, waren es 5 Wölfe. Ja, damals konntest du noch nicht die ganze Wahrheit vertragen. Und so ist das mit den Ehegeschichten. Und deswegen ist Vergesslichkeit eine der Haupttugenden guter Ehepaare. Natürlich auch was Sünden und Streits betrifft. Schreibe ich mir hinter die Ohren. Also ja. Nach 15 Jahren Ehe sind in meinem Fall auch schon genug Dinge angesammelt, über die man vielleicht besser die Decke des Vergessens ausbreiten könnte. Absolut. Also am Ende sollen nur die guten Erinnerungen übrig bleiben und die tröstenden Worte. Es wird nicht mehr aufgerechnet zum Schluss. Das geht gerade runter wie Öl. Ja. wie bist du zum Schreiben gekommen? Ja, das ist schwer. Ich wollte es ja gar nicht. Also ich bin glaube ich einer der wenigen, ich will jetzt nicht rumprahlen, aber einer der wenigen Menschen, die quasi durch die Umstände gezwungen wurden zu schreiben. Ich wollte nie Schriftsteller werden und wenn man mich mit 18 gefragt hätte, Schriftsteller oder Drehbuchautor, dann hätte ich gesagt, nee, so ein Quatsch, was soll ich damit? Und ich bin vom Journalismus da so ein bisschen reingewachsen. Ich war ein schlechter Journalist, was so Djanga und Methodik und so ein bisschen Djanga-Strenge betrifft. Das heißt, ich habe alles durcheinander gehauen. Meinungen, Fakten, persönliche Ansichten, Lustiges, Ernstes. Und da gibt es im Journalismus nicht viel, was man machen kann, außer der Kolumne. Und dann bin ich sehr schnell darauf gekommen, dass die Kolumne für jemanden, der so, so Genre-durchlässig schreibt wie ich, das beste Mittel ist, um sich auszudrücken. Und wenn man mal keine Lust hat zu recherchieren, dann schreibt man eben nur seine Meinung auf. Und wenn man, wenn man ein gutes Gespräch hat, gibt man das Gespräch wieder und so. Also man kann in der Kolumne viel machen. Und so bin ich zum Kolumnisten geworden. Und es ist ein Bedarf gewesen. Man darf ja nicht vergessen, dass die 90er Jahre ein enormes Aufschwungjahrzehnt für den, gerade in Ostdeutschland, für den Journalismus bedeuteten. Viele Zeitungen wurden gegründet und also diese ganze mediale Pressefreiheit, das hat ja natürlich auch Leute gebraucht. Das war also für so ein Taugenichts für mich ein gutes Pflaster, um hier mal und dort mal einen Text abzuwerfen und oder auch Rundfunk zu machen und so. Und eben alles in dieser leicht kolumnistischen Richtung. Und das hat sich dann ausgewachsen zum Schreiben. Es wurde dann immer länger und immer intensiver. Insofern bin ich da so reingerutscht, so wie man ins, wie man so mehr auf die schiefe Bahn kommt. So bin ich zum Schreiben gekommen. Aber ich wollte nie schreiben. Und das ist ja auch ein bisschen das Problem, dass ich also nichts in der Schublade habe. Sondern ich bin ein reiner Auftragsschreiber eigentlich. Deswegen ist es mit dem Gelegenheitsschriftsteller schon richtig ausgedrückt, weil ich, wenn ich die Gelegenheit bekomme, also einen Auftrag und einen Vorschuss, dann schreibe ich auch. Und dann schreibe ich auch gerne. Mir macht das wirklich Spaß. Das soll jetzt irgendwie ist nicht so was Gezwungenes und ich will nicht nur meine Familie damit ernähren, sondern ich schreibe dann gerne. Aber ich sitze ganz selten da und denke, oh, es wächst ein Werk in mir. Ich muss mich hinsetzen und es zu Papier bringen, damit die Welt davon erfährt. Das habe ich eher nicht. Die Welt kommt gut ohne meine Gedanken aus. Also es sei denn, sie werden verlangt. Dann äußere ich mich. Vielleicht kommt das ja noch. Nee, das wäre mir unangenehm. Hassen ist vielleicht ein starkes, zu starkes Wort, aber der eigentliche politisch wirksame Schriftsteller ist mir ein Greuel. Also das ist ja gerade in den 70er Jahren so unter Willy Brandt sehr verbreitet gewesen, dass Schriftsteller mit Politik gemacht haben, Aufrufe unterschrieben haben und sowas. Und so eine Stimme des Gewissens waren, so nationale Großschriftsteller, krass oder sowas. Das ist überhaupt nicht mein Modell. Also ich glaube, dass der Schriftsteller als Allrounder so eigentlich per se ein bisschen inkompetent ist für alles und daraus keine Weisheit machen sollte. Ja. Also ich mag mochte die Alltagsweisheit eines Max Gold in dessen Kolumnen. Ja. Ja, wichtiger Mann. Wichtiger Mann. Also ich habe Max Gold natürlich in der Titanic gelesen, aber ich hatte auch das Vergnügen, ihn lesen zu dürfen. Es gab in West-Berlin in den 80er Jahren so Samizdat-ähnliche Presseerzeugnisse, die so im kleinen Kreis kursierten. Gabi und ihre Handtasche hießen die, glaube ich, oder ich und mein Staubsauger. Ja, die war. Und ja. Da hat er eben schon seine ersten Texte, glaube ich, geschrieben. Und das habe ich gelesen und das fand ich sehr, sehr frei. Also sehr genrefrei und sehr frei im Geist. Und er hat gesagt, der spinnt sich da ein aus, ist ja super. Der sitzt quasi morgens bei einer Tasse Kaffee und schreibt darüber, wie ihm die Tasse Kaffee schmeckt. Und wie geil ist das denn? Das mache ich auch. Und insofern ist Gold natürlich auch ein starker Anreger gewesen. Also neben anderen Leuten, die ich sehr mag. So. Zum Beispiel, darf man da auch Werbung machen. Ach so, ja, die leben ja zum Teil nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, ob ich die... Man kann sie trotzdem noch lesen. Ja, man kann sie noch lesen. Es gab in der DDR eine kleine schwarze Reihe, mit wo auch Woody Allen unter anderem verlegt wurde und so, ich sag jetzt mal so randständige Autoren. Und da war Donald Barthelme oder Barthelme, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Und den habe ich sehr, sehr geschätzt. Das sind Kurzgeschichten, amerikanische Kurzgeschichten. Und die sind ein bisschen magisch, ein bisschen verrückt, spielen auch mit Sprache. Und das ist ein ganz schräges Paralleluniversum, wo der Humor gar nicht so ein Rampenhumor ist. Mhm. Also nicht so auf ein Publikum zielt, sondern wo man merkt, dass er möchte eigentlich eine Geschichte schreiben, aber sie entgleitet ihm. Oder sie entwickelt sich selbst. Und ich mag Texte, die sich verselbstständigen. Das hat ja ein Eigenleben entwickeln. Ja, Woody Allen hat das ja quasi so ein bisschen mechanischer runtergebrochen. Da beginnen ja seine Figuren dann in irgendwelchen Filmen ab und zu mal zu leben. Und bei Donald Bassam ist es aber viel, viel sublimer und also ganz, also das hat mich wirklich angefixt. Und so wollte ich auch. Ich wollte, obwohl ich ja eben noch gesagt habe, dass ich so ein Auftragsschreiber bin, ich wollte nie so nützliche Texte schreiben. So. Ja, und das waren unnütze Texte. Mhm. Das hat mich, also das, ja. Das ist der, da behauptet sich das Individuum quasi im Text und das fand ich toll. Ja. Wird dein Kaffee eigentlich kalt? Nö, er war sehr, sehr heiß. So, was ist das für eine, was überqueren wir hier gerade? Wir überqueren, hier auf einer Brücke, wo ein kleiner Nebenarm in die Elster fließt, am Palmgarten wäre. Und ich bin ja, ich habe ja in Leipzig studiert und hier bin ich immer, das war mein Ruderverein. Mhm. Und hier bin ich rudern gefahren. Ich muss dazu sagen, das war nicht besonders anstrengend, weil ich Steuermann war. Mhm. Und habe also Leute eher gesteuert als selbst gerudert. Und ja, das war ganz lustig. Wir sind dann, irgendwann sind wir mal gekentert und haben Krebs gezogen, wie der Fachbegriff heißt. Mhm. Und sind hier in die Blaue Elster gefallen. Das war ja damals noch umwelttechnisch etwas anders aufgestellt, das Gewässer. Also eher schlechter, dachte ich. Ja, das war alles so Phenolblasentrieben. So. Und deswegen blau? Ja. Hier so ein bisschen. Und wir sind reingestürzt ins Gewässer und haben das uns selbst, und das ist ja nicht so tief, und das Boot dann durch den Schlick, den Phenolschlick, ans Ufer gerettet und sind zurück zum Ruderhaus. Und da hat der Trainer sofort geschrien, sofort das Boot absprühen, das greift den Lack an. Und wir waren aber von oben bis unten in dieser Chemiebrühe irgendwie gelegen. Und klare Prioritäten. Und ich habe eigentlich quasi immer damit gerechnet, dass ich demnächst mal irgendwelche seltsamen kanzerogenen Vorfälle kriege oder sowas, weil das war zum Teil richtig eingeatmet. Also es war nicht so ohne hier. Also man kann sich, wenn man Leipzig heute sieht, wenn es so sauber und so bieder und brav wie das München des Ostens daherkommt, kann man sich nicht vorstellen, in was für einem beklagenswerten Zustand die Stadt war. Das ist also sehr, sehr beeindruckend. Also was das Kapital so hinkriegt, da war ich echt geflasht. In 20 Jahren haben die Stadt hier völlig wieder, also niegelnagelneu. Und die DDR hatte ja 40 Jahre Zeit, die haben das nicht hingekriegt. Also so ein bisschen Sonderafer, das bringt schon was. Hier hat ja jeder Westdeutsche, der irgendwie eine Mark übrig hatte, hat hier irgendwie sich beteiligt am Aufbau Ost, dank der Sonderafer. Dafür wollte ich nochmal Danke sagen. Ja, ich meine, es hat sich nicht immer rentiert, ja, weil in den 90er Jahren stellte sich heraus, dass es gar nicht so viele Einwohner von Leipzig gibt wie Häuser. Also Leipzig ist ja für 700.000 Leute gebaut worden und die haben wir noch nicht. Und insofern gab es hier einen krassen Leerstand. Und Ende der 90er Jahre gab es also Stuckwohnungen, irgendwie 5 Zimmer für ein Apfel und Ei. Also Leipzig war mal, Entschuldigung, ich muss mir die Nase putzen, war mal sehr hot. Mach ich auch. Ist jetzt immer noch hot, aber damals war das Verhältnis von Lebenshaltungskosten und allgemeiner Lebensschönheit in Leipzig das Beste. Aber ich will nicht so viel Werbung machen, sonst kommen die alle her. Also das ist, Leipzig also, hat auch Ecken, so, ja. Für 200.000 ist ja noch Platz. Ja, na gut. Und ist ja, weil man weiß ja nicht, wenn ich die jetzt alle einlade, man weiß ja nicht, was das für Leute sind. Also nachher sind die immer unangenehm und verderben die Stimmung hier. Also bleibt lieber hier irgendwo in Schaffer-Schafferhausen und da im Rheinhaus hinterm Wald und pendelt 2 Stunden zu eurer schwäbischen Autobude. Ja. Kommt man nicht nach Leipzig. Ich bin jetzt zum ersten Mal in Leipzig. Ist zu früh, um mir wirklich ein Urteil jetzt zu erlauben, sowieso nicht. Ich kenne Leipzig nur aus dem Geschichtsunterricht und zum ersten Mal gesehen habe ich es in den Nachrichten im Jahr September 89, dürfte es gewesen sein. Und da habe ich mir als 18-Jähriger im niederbayerischen Vilshofen gedacht, Leute, das wird nichts. Demonstrieren gegen den Staat, so wie ich das bei uns kenne, auf der Westseite, ob in Wackersdorf oder Startbahn West demonstrieren, egal wie viele Leute kommen, das funktioniert nicht, das bringt nichts. Eingestellt wird das nur, wenn das sich aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen nicht rechnet, aber... Nee, das war ja so. Also ich traue mich das mal ja nicht zu sagen. Also natürlich ist es schön zu hören, dass 70.000 Menschen, die hier mal auf dem Leipziger Ring unterwegs waren, die DDR quasi umgekippt haben. Und aber natürlich ist der Prozess etwas multifaktorieller gewesen. Mhm. Und damals war, glaube ich, in Bonn, waren damals zur Abrüstungsdemo 300.000 und die Bundesrepublik gibt es immer noch. Ja, als sie damals gegen die NATO-Raketenbeschlüsse demonstriert haben, im Bonner Hofgarten, glaube ich, war es. Und das waren ja mehr, wollen wir deutlich sagen. Das waren sehr viel mehr. Aber im Westen. Im Westen, genau. Das zählt und da nicht. Ja, der Westen ist ja so demonstrationsresistenter. Aber die DDR, die sich immer auf die Fahnen geschrieben hatte, alle zum Wohle des Volkes und so weiter, wenn da das Volk wirklich auf der Straße ist, dann kriegen die natürlich eine Identitätskrise. Wir machen eine 180-Grad-Kehre, weil wir auf eine, das kennen wir schon, das kennen die Hörer schon aus dem letzten Podcast, weil wir auf eine Straße zugelaufen sind. Und müssen wir auch nicht, wir haben eine schöne Pax hier. Nee, so schön sind die nicht. Also, und ja, das war schon verblüffend, aber ich denke, dass die Wende und die Demonstrationen auf dem Leipziger Ring sind ja der Schlussakkord gewesen der DDR. Das sollte man vielleicht so sagen. Und die Zerfallsprozesse bzw. alles, was zum Ende der DDR führte, dann, das liegt schon noch 2, 3, 4, 5 Jahre zurück, was die politischen Entscheidungen betrifft. Und ich habe gerade ein spannendes Buch gelesen, wie die Russen Mitte der 80er Jahre entscheiden, sie stoßen ihre Kolonien ab. Mhm. Und diese Kolonien müssen dann quasi, also damit Polen, Ungarn und so weiter, müssen dann selber klarkommen. Und dann sagt Gorbatschow, lässt den quasi mitteilen, besorgt euch mal eure Legitimität, wenn ihr weiter regieren wollt. Ansonsten wird das hier nichts mehr. Und das ist der Prozess, der abgelaufen ist in den 80er Jahren. Und den hat Honecker nicht mitgemacht. Der hat gesagt, nö, ich besorge mir überhaupt keine Legitimität. Ich warte, bis Gorbatschow abgeputscht wird. Mhm. Und dann mache ich weiter wie bisher mit irgendeinem anderen großen russischen Herrscher. Ja. Ja. So. Und da hat er sich verkalkuliert. Und deswegen stellt er fest, dass er der Letzte ist, der da irgendwie nicht irgendwie Wende oder Reform eingeleitet hat. Was die Polen ja sehr viel früher gemacht hatten, also unter Jaruzelski schon, indem sie auf die verschiedenen Bevölkerungsteile zugegangen sind und gesagt haben, hier, wir müssen uns mal an den Tisch setzen. In Ungarn ähnliche Prozesse gelaufen sind. Ja. Und man sieht das auch daran, dass das Verhältnis dieser osteuropäischen Länder also zu ihrer eigenen Vergangenheit und auch zu den sozialistischen oder kommunistischen Parteien ein anderes ist. Mhm. Ja. Ich will nicht sagen, ein verständnisvolleres, aber nicht so, also sie sind einfach nicht so umgeschubst worden wie also die DDR-Oberen, die ja innerhalb von 14 Tagen da ihre Aktenmappen einsammeln durften. Dies ist die Safety Card für Stefan Schwarz. Was jetzt übrigens so laut wird, ist das Wehr. Wir können darüber. Wir gehen darüber. Die moderne Tontechnik wird das hoffentlich aushalten. Ja. Ich halte das Mikrofon dann einfach näher. Du kannst auch die Nase an diesen Puschel abwischen. Ja, ich wische den jedes Mal. Ja. Es ist auch so ein deutsches Wort, das Wehr. Ja, das ist so. Ich weiß nicht, wie das in anderen, wie so eine wasserregulierende Stelle in anderen Sprachen heißt, aber in Deutschland heißt es gleich das Wehr. Achtung, Wehranlage. Ich bin jetzt sogar überfragt, wie das auf Polnisch heißt. Ich weiß nicht, aber das ist... So, jetzt gehen wir hier mit großen Schritten über das Wehr, über das Palmgartenwehr. Und Palmgartenwehr ist natürlich wieder auch eine... Also das Deutsche besteht ja aus sehr lustigen Komposita und Palmgartenwehr ist wie so eine, wie so ein Doublebein, wie so eine schizophrene Botschaft. Einerseits Palmgarten und dann wieder Wehr. Ja. Als wenn sich sozusagen die Lustbarkeit und der Militarismus die Hand geben. Ja. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ja, dazu fällt mir, weil ich das gerade erst geguckt gesehen habe, der Dokumentarfilm von Dominik Graf über Oliver Storz ein, der was gesagt hat zu der deutschen Befindlichkeit oder Seeleproblematik, die wir mindestens seit der Nazizeit mit uns rumschleppen, die dieses so eine geheime Lust, sadomasochistische Lust von ja, von den uns umringenden Feinden genommen zu werden in irgendeiner Form, weil das so, und da dachte ich so, Moment, also da ist was dran, da werde ich selber mal etwas drüber nachdenken, weil es so zum Deutsch oder zum Nazi-Sein immer gehört hat, diese Bedrohung von außen, von Feinden umringt zu sein, den Märtyrertod notwendigerweise eventuell sterben zu müssen, ja, für die eigene Sache. Und aber mit dieser, immer mit so einer Lust verbunden, dass es muss zum Äußersten kommen, es muss zur Katastrophe kommen. Ja, da gibt es einen tollen Essay von Enzensberger über Konsequenz. Also endlich mal konsequent zu sein, ist eigentlich Faschist sein. Also wenn man sagt, jetzt wir machen jetzt richtig, wir meinen es jetzt mal richtig ernst. Und die meisten Kulturen und die meisten Völker, die hören irgendwann auf. Die wagen auch mal einen Ausfall so und setzen auch mal 75%, aber irgendwann wird es denen dann irgendwie zu heiß. Und der Deutsche macht weiter. Und Osmar Weidt, ein Kriegsberichterstatter aus Australien, der hier die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges in Deutschland reportierte, der wunderte sich immer, dass die Deutschen irgendwie nicht imstande sind, aufzugeben. Also er hat gesagt, bei dem Verwüstungsgrad, den Deutschland durch den Zweiten Weltkrieg erlitten hatte, hätte man 44 den Battle hinschmeißen müssen, also vielleicht sogar 43, wenn man merkt, dass es in Russland irgendwie zum Stocken kommt, und machten die einfach immer weiter. Das ist schon, insofern ist Konsequenz nicht immer was Gutes, um das vorsichtig auszudrücken. Ja. Aber die deutsche Mittellage ist natürlich problematisch, aber ich verstehe die Deutschen insofern nicht, der nationale Gedanke beruht ja auf einem fundamentalen Irrtum, weil Deutschland als Transitland zwischen Ost und West und Nord und Süd und so weiter, eben als typische Mittellage, ist natürlich schon immer ein gewaltiges Völkergemisch gewesen. Es gibt überhaupt keinen Deutschen. Mhm. Also das ist ja eine Chimäre. Fleckenteppich. Ja, worauf man sich da beruht. Das macht ja die Argumentation der Pegida-Leute auch so seltsam. Weil natürlich gibt es keine Kultur, die irgendwo in Stein gemeißelt wurde und die man dann verteidigen muss, sondern eine Kultur ist natürlich, also entwickelt sich, fließt zusammen, verschwimmt und so weiter. Das ist also, Identität, hat Norbert Bolz gesagt, ist was für Globalisierungsverlierer. Das ist, also wer sich auf seine Ursprünge besinnen muss, der hat im Grunde genommen schon verkackt, weil, also die Zukunft ruft uns. Was, gestern war es doch irgendwie ein bisschen Stulle, oder? Wer will sich denn verpflichtet fühlen, bloß weil sein Vati oder sein Großvati mal irgendwas gemacht haben? Also ich muss das erst recht sagen, ja, weil ich möchte nicht von meiner Vergangenheit die ganze Zeit irgendwie ins Bein gebissen werden. Guter Moment für so ein kleines Päuschen. Ja, jetzt sind wir im Palmgarten, jetzt ist hier das reine Lustwandeln. Mhm. Man hört auch wieder den Kies unter den Schuhen. Das ist ja eine Sache, auf die ich mich gefreut habe. Ich habe einen Hörerkollegen, der genau das nicht mag. Ich weiß nicht warum. Ja, das gehört dazu. Es gibt ja so Leute, die auch dieses Geräusch von Steinen in der Kreide auf Tafeln nicht mögen, die dann gleich den fallen die Blommen raus, wenn sie das hören. Wir müssen mal in Richtung eines Eimers gehen, damit ich meinen Pappbecher weg. Ach, ich sehe schon. Ein guter deutscher Park hat auch immer fort einen Eimer dabei. Ja, dann schlagen wir jetzt doch mal die Brücke in die gegenwärtige Vergangenheit zu Sedlitz, womit wir auch wieder eigentlich bei 89 landen, weil 88, es war das erste Mal, dass mir zumindest bewusst ein Autor unterkommt, der aus der, ich weiß nicht, ich mag dieses ehemalige DDR aus Ostdeutschland, diese Verorterei. Ja. Nicht so sehr. Ach, wenn es hilft, dann kann man auch mal eine Sprachstanze sprechen. Das ist jetzt, man muss ja nicht immer originell sein. Das ist erlaubt. Einfach mal mit einer anderen Perspektive darauf schreibt und das darüber über die Sache schreibt und die Mauer bleibt stehen. Also, das ist mir schon mal eine Wohltat für den Moment. Naja, noch in der ersten Staffel. Ja. Ja, das ist, die hält sich noch, aber noch ist wichtig. Aber es ist halt nicht nur reines Drama, sondern eben auch Humor und auch mit Humor und Alltag. So eine Alltäglichkeit, nicht nur an der Grenze. Ja. Also sei es, dass sich die Grenzsoldaten halt langweilen in ihrer Routine. Oder wie es auf so eine LPG zugeht oder auch der normale Familienalltag. Sowas hat mir gefehlt in der bisherigen Erzählung. Wobei ich um sowas wie der Turm einen weiten Bogen gemacht habe, deswegen... Naja, das Problem ist doch, dass die DDR hat ja ein ganz entscheidendes Kennzeichen. Und das ist ihre unwahrscheinliche Tristesse. Also die, glaube ich, das ist ihr historisches Markenzeichen. Und was Filme wie der Turm oder vielleicht auch Weißensee, ich will jetzt nicht sagen falsch machen, aber was sie in gutem Sinne, wo sie sozusagen über das Ziel hinausschießen, ist, dass sie dem Ganzen sowas, die Art eines Shakespeare'schen Dramas abgewinnen wollen. Mhm. Und das ist in der DDR eher selten gewesen. Und zwar, weil das so ein piefiger, kleinbürgerlicher Normalisierungsstaat war, in dem sogar eigentlich schreckliche Vorkommnisse, also durch den reinen Aktenvorgang, wieder in so eine, ja, in so eine wirklich traurige Langsamkeit übersetzt wurden, mhm, dass man gar nicht dazu kam, das als Eruption zu empfinden. Und insofern ist die DDR eigentlich irgendwie Schlendrian, Langeweile, irgendwie haben wir nicht, geht nicht, wollen wir nicht. Ja, es ist ein Schluff, also wie eine, es fühlt sich an wie so eine 15-jährige männliche Pubertät, also wo man eigentlich gar nicht so richtig hochkommt morgens, mhm, und abends gar nicht so richtig reinkommt und man weiß nicht, was das alles soll. Und dieses Gammeln und Triefen, das natürlich selbstverständlich auch an einer Grenze gang und gäbe war. Ich habe ja als Journalist in der DDR, als Volontär angefangen und sollte immer irgendwelche Berichte schreiben über hervorragende Arbeitsleistungen und habe mir den Wolf gesucht, mhm, um mal eine Brigade zu finden, die überhaupt vernünftig arbeitet. Die meisten, also wie die am Ende ihr Plansäule geschafft haben, ist mir heute noch ein Rätsel. Es wurde nirgendwo so viel rumgesessen wie in der DDR. Mhm. Morgens, vormittags Skat gespielt, Bier getrunken. Unglaublich. Heute wäre sofort, also das kann man sich gar nicht vorstellen, dass der Ausbruch der Geschäftigkeit nach der Wende den Osten erfasst hat. Den kann man nur richtig schätzen, wenn man diese unwahrscheinliche Gammelei in der DDR erlebt hat. Mhm. Und das muss eigentlich mal erzählt und eingefangen werden. Diese Normalität ist ja fast das falsche Wort dafür. Also dieser Schluff. Mhm. Und das fand ich wichtig. Und das haben wir versucht in Seetwitz so ein bisschen zu machen, dass die alle, jeder will so ein bisschen mit dem Arsch in die Wand kommen. Kinder will Stress haben. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Das ist sozusagen, es ist zwar die Grenze da und die Grenze soll auch bewacht werden und so weiter, aber wovor sich die Grenzsoldaten und die Grenzoffiziere am meisten fürchten, ist, dass irgendwas passiert. Mhm. Und sie endlos Berichte schreiben müssen und erklären müssen und so weiter. Das ist, die freuen sich nicht darauf. Die sitzen ja nicht mit der Waffe im Anschlag und sagen, wann kommt der Nächste, wo ich mal schießen kann. Mhm. Ja. Und sondern die haben eigentlich, irgendwie ist es so Stressvermeidung. Bloß kein Stress. Die wollen nicht angeschissen werden. Ja? Das ist so ein Standardspruch aus der DDR. Ja? Ich scheiß dich an oder ich will nicht angeschissen werden oder der hat mich angeschissen. Und sie wollen keinen Stress haben. Also. Und das muss dann mal erzählt werden. Und hinzu kommt natürlich auf der anderen Seite, dass die Komik der DDR natürlich darin besteht, dass sie immer so getan hat, als wenn alles eine ganz besondere Leistung wäre. Menschen sind jeden Morgen zur Arbeit gegangen. Ja. Kampfplatz für den Frieden. Ja? Also sie sind nicht einfach zur Arbeit gegangen, sondern sie haben für den Frieden gekämpft. Und Plan wurde erfüllt. Ein Riesenbrimborium, Auszeichnungen prasselten, Medaillen wurden vergeben und so weiter. Die haben also aus jedem, also ich habe irgendwann, man hat ja erwartet, dass die Leute beglückend werden, wenn sie morgens aus dem Bett aufstehen. Und dass da gleich der Parteisekretär steht und sagt, ich begrüße Sie zum erfolgreichen Aufstehen aus dem Bett. Ja, oder Sie haben sich die Zähne geputzt. Mehr, gestern, eine Minute länger als gestern. Er wird Aktivist. Ja. Und das sollte die Leute ja auf so eine kindlich naive proletarische Art, und da sieht man eben, dass es Arbeiter waren, die den Staat regiert haben und keine Großbürger, auf so eine kindlich naive Art sollte das die Leute irgendwie bei Laune halten und zu größeren Taten aufstacheln. Das war natürlich so von der psychologischen Anreizstruktur sehr einfach gedacht, ja, und ging natürlich nach hinten los. Und die Propaganda der DDR und die Anreizstruktur der DDR hatte eben über 40 Jahre keine zweite Idee. Das war ihr Problem. Also der Kapitalismus lässt sich ständig was Neues einfallen, um die Leute in Bewegung zu halten. Also von den 50er, 60er Jahre, die Zeit der großen Organisationen, die haben halt sehr stark auf Effizienz gesetzt. Dann in den 80er, 90er Jahren wurde die Motivation entdeckt. Ja, dass man plötzlich Leute motivieren kann, dass sich der Mercedes-Benz-Arbeiter mit der Firma also eins fühlen soll und dass es seine Firma, seine Familie und dass er nicht nur irgendwie eine Schraube schraubt, sondern dass er etwas macht, was quasi so wie der Papua-Neuguinea-Stamm quasi so ein Stammeskultus ist. Er ist ein Mercedes-Benzler, der jetzt diese Mercedes-Benz-Schraube einschraubt. Das ist was ganz Besonderes. Das macht kein anderer so. Also der Kapitalismus hat tolle Ideen und die DDR, er hat sie nicht. Ja. Ich würde halt dann sagen, der Kapitalismus hatte vielleicht gute Ideen, also bis zu den 80er Jahren, bis Thatcher und Reagan, wo das Ganze eine ganz, ganz böse Abzweigung nahm. Also was man auch zum Beispiel merkt, wenn man in den 60er oder 70er Jahren in Westdeutschland einen Kredit wollte, brauchte man nicht mehr als einen Personalausweis. Okay. Und heute braucht man im Prinzip mehr Werte und Rücklagen zum Kredit aufnehmen, als der Kredit eigentlich wert ist. Also es ist komplett hanebüchen. Also auf die Weise kriegt man kein Startkapital mehr zusammen. Die Banken machen nicht mehr das, was sie sollten. Und der Finanzkapitalmarkt ist komplett von der Realwirtschaft abgekoppelt. Also da tun sich Abgründe auf. Mit denen man sich halt heute auseinandersetzt und rumschlägt. Ja, weil die eben keine Lust mehr haben, einen Bankschalter oder eine Bankfiliale zu betreiben, wo Menschen mit Menschen sprechen. Das ist das Problem. Also die versuchen ja nur noch Werte und Sicherheiten einzusammeln. Mhm. Und wenn damals aber in der Kreissparkasse Emstetten irgendwie da Frau Schulze mit Herrn Müller gesprochen hat, dann wusste sie, ob der solvent ist oder ob der das schafft, den Kredit abzuzahlen. Weil man kannte sich vom Schützenfest. Und das ist heute eben eher nicht so der Fall. Heute gibt es irgendwie großartige Vorschriften und so weiter. Und wenn du da die letzte Klitsche wie in Amerika hattest, dann habe ich gestern gerade gesehen in irgendeinem Trailer, wo die Stripperin zu irgendeinem sagt, ich habe 5 Häuser und 6 Eigentumswohnungen. Kurz vor der Immobilienkrise. Ja, klar. Also natürlich muss das irgendwann zusammenbrechen. Aber das ist ja schön. Ich mag Zusammenbrüche. Also nicht nur die DDR, sondern insgesamt. Also wenn allzu lange mal nichts zusammengebrochen ist, wenn immer alles nur gerettet wird, ich bin so ein Rettungsfeind, dann kann auch nichts Neues werden. Ja. Das ist, ab und zu muss eben auch mal zusammenbrechen. Ja, wie ist, um auf die Entstehung oder Genese von Seetwitz zurückzukommen, von wem ging das aus oder wie kam das zu ARD und MDR? Also die Idee ist von Paul Harater, dem Regisseur. Der ist ja selber an der Grenze zu Ungarn groß geworden, die jetzt nicht ganz so elaboriert war wie die innerdeutsche Grenze, aber auch eine richtige Grenze mit Wachtürmen und Maschinengewehren. Und der hatte eine Idee entwickelt oder ein Treatment geschrieben, wo man irgendwie davon ausging, dass Ost und West sich sehen, miteinander kommunizieren kann und dass daraus so eine verstohlene Kommunikation wird. Und zwar in diesem Falle war es ein jugendliches Pärchen, also 13-Jährige. Und das hatte sehr viel Charme, aber hatte natürlich gewaltige gestalterische Schwierigkeiten, weil die Grenze war nicht so einfach zu überwerfen und zu überzeichnen wie dann später. Und dann hat man mich hinzugebeten, auch weil man gemerkt hat, dass natürlich jemand dabei sein muss, der so ein bisschen altes Ostdeutsch spricht. Das ist ja, diese Soundfragen sind ja nicht ohne. Das ist ja ein bisschen, das ist ja das Problem, das hat mich immer so genervt. Es nervt mich bei Nazi-Filmen genauso wie bei DDR-Filmen, dass sie immer wie Hackfressen sprechen, dass sie immer nur in so einem Schnauze-Jargon und hier kommt da ran und bläh und so. Und die werden immer gleich ganz böse. Und auch die schlimmsten Machthaber in der DDR pflegten eigentlich eher so einen sächsischen Bürokratenton. Nun, hier haben wir jetzt hier, glaube ich, die Voraussetzungen von Ermittlungsverfahren sind gegeben, ja. Und also die haben ständig mit Schaum vorm Maul agiert. Und und dann gab es natürlich auch eine ganz spezifische Ausdrucksweise. Also natürlich in Seetwitz ist das sehr Also wird das sehr, wie soll ich sagen, ich will es nicht loben, aber sehr elegant eingebaut. Mhm. Der sagt zum Beispiel, die Freunde haben uns einen ihrer Leute geschickt. Ja, das ist, klingt sozusagen, das muss, wenn man, das kann man später in 100 Jahren gar nicht mehr übersetzen. Weil die Freunde sind natürlich die Russen, ja, mhm. Und so, und einen ihrer Leute. Und also das ist, es gibt so einen, ja, so einen militaristisch-bürokratischen Jargon und den kann ich ein bisschen sprechen. Und das war meine Aufgabe. Das, und ich sollte quasi das mit Atmosphäre anfüllen. Und Paul, der ein ausgebuffter Regisseur ist und ein erfahrener Dramaturg, der hat eben die richtigen Fragen gestellt und ich habe die richtigen Antworten mhm. gegeben. Und so haben wir sehr produktiv und harmonisch zusammengearbeitet. Und darf man nicht vergessen, vielleicht sollte man das auch nicht so laut sagen, dass die Serie in einer rasenden Geschwindigkeit, glaube ich, von 6 Wochen geschrieben mhm. worden. Und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass dort Leute zusammengefunden hatten, die also nicht ständig Reibungsverluste produzieren. Mhm. Ja, und sowas. Und dann hatte Paul die Idee, eines Tages, nachdem wir mehrere scheiternde Versuche gemacht haben, weil die entweder zu albern waren, das ist ja das Problem, also nur albern darf man die Grenze ja auch nicht betrachten. Ja. Und so absurd wie sie ist, mir würden da 1000 Sachen einfallen. Man braucht so eine Grundrealität, damit die Grenze noch als Grenze funktioniert. Und eines Tages hatte Paul eben die Idee, dass wir einen Grenzer nehmen, der mhm. aus dem Osten kommt und in den Westen gehen kann und wieder zurück. Und dass quasi die Mauer durch ihn hindurch geht. Weil dieses Kommunizieren der Ost- und Westdeutschen miteinander über die Mauer oder unter der Mauer hindurch, das war alles zu kompliziert, dramaturgisch viel zu, also verknotet. Mhm. Und mit einer Figur wie dem Grenzer, der später Ralle Pietsch wurde, der Oberleutnant, war das eigentlich ganz gut zu bewerkstelligen. Und mit dieser Basisidee, also die beiden Basisideen kommen von Paul, haben wir dann die Aufstellung gemacht. Und ich habe dann quasi, also die Ideen, die ich aus meiner eigenen Kenntnis eben noch hatte, also dass es Agententunnel gab, dass es diesen spezifischen Typus des alten kommunistischen Kämpfers gibt, wie er in der ersten Folge vorgeführt wird, also toll gespielt von Hans-Jürgen Hörig, ja. Dieser Atze Stahlmann. Es ist ja so, dass die DDR in ihrer ganzen Tristesse die jungen Menschen immer aufgefordert hat, werdet so wie die alten Kommunisten, treu und mhm. stark und kämpferisch und so weiter. Und die alten Kommunisten, die in den 30er Jahren irgendwie mit den Nazis gefochten haben, die hatten natürlich ein saugeiles Leben. Die sind natürlich über Ländergrenzen geflohen, die haben sich in Bordellen versteckt, die haben Sprengstoff an Panzern angebracht, die haben also wirklich, also die haben ein pralles Leben gehabt, also das, wo die Raff nicht rankommt. Und natürlich hätte ich mich gerne an denen orientiert, aber das war in der DDR natürlich nicht möglich. Also es war völlig schizophren wieder, dass einerseits, man hat sie wirklich beneidet. Dann hatte man die gesehen und so weiter und die bewegten sich auch anders, die sprachen anders. Und ich dachte, scheiße, du hast so ein geiles Leben gehabt, ja. Und ich darf jetzt hier von A nach B gehen und irgendwie meine Aktentasche mit meiner Stulle drin tragen. Mhm. Und diesen Flash kriegt ja auch Ralle Pietsch dann in der ersten Folge der Serie, seht wird's, dass er auf dem Totenbett eben nochmal richtig gedemütigt wird von diesem alten Kommunisten, der sagt, ja, ich will jetzt ein Bier und also ich habe mehr erlebt, als ihr jemals ja. erleben werdet. Ihr bewacht ihr kleinen Flitzpiepen die Grenze, aber ich hab's. Weißt du, Grenzen zählten für mich nicht. Und damit wird der psychologisch natürlich völlig aufgeraut. Der Ralle Pietsch und sagt, nee, scheiße. Ich könnte jetzt zwar den Schlüssel, den er mir jetzt mhm. als letzten Akt seines Lebens übergeben hat, ausliefern, aber das geht nicht. Ich habe jetzt den Schlüssel und kann in den Westen und warum? Und wenn der das konnte, dann will ich auch was von meinem Leben haben. Und das kriegt ja. seine perfekte dramaturgische Klammer ja. Ja. zu dem Plotpoint eigentlich genau am Ende der Staffel, ja. wenn Ralle eben über sich hinauswächst oder dieses Abenteuer richtiger Kommunist sein oder wie auch immer, ja. beginnt und dann hört die Serie an dem Punkt auf oder die Staffel, ja. besser gesagt, und es kommt diese fürchterliche Einblendung, ja. die einen so zurücklässt. Also wir hatten auf dem unserer Blogseite so viele Suchanfragen dazu zu Sedwitz und Fortsetzung, Fragezeichen, Fragezeichen, wo man bei uns natürlich nichts finden kann, wo man bei der ARD nichts finden kann. Da müsste mal die PR-Abteilung nachbessern, wenn sie hier zuhört. Also es ist schleunigst angebracht, die Zuschauer, die ihr gewonnen habt, selbst auf diesen versteckten späten Sendeplatz mal drüber aufzuklären, wann und wie es weitergeht. Weißt du denn was intern, was du uns verraten kannst? Nee, ich weiß natürlich auch noch nichts, aber ich weiß, dass die Entscheidungsfindung, also sagen wir mal, zwei Geschwindigkeiten haben. Das sieht erstmal so aus, als wenn gar nichts passiert und dann passiert dann wahrscheinlich dann doch irgendwas sehr schnell. Und da ich grundsätzlich optimistisch bin, gehe ich davon aus, dass wir es vielleicht schaffen werden, auch eine zweite Staffel oder mehr, also schreiben und produzieren zu können. Das ist, warum auch nicht? Also das ist... ich glaube, jeder, der es gesehen hat, hat gesehen, dass es eine gute Serie ist mit überzeugenden Darstellern. Und das ist ja auch nicht jeden Tag so, dass man mal etwas in sich Stimmiges sieht mit Leuten, die ihre Rolle lieben und die den Gestus genau spielen. Und das Vertragte an Sedwitz ist ja, dass alle irgendwie zum Knuddeln sind. Das ist ja das hintergründig Vertrackte. So, also eigentlich solche Leute wie der Kompaniechef, die in einem normalen DDR-Plot immer die Hackfressen wären, sind Menschen, die du eigentlich gern hast. Der will der Vater der Kompanie sein. Der will eigentlich geliebt werden. Will nicht streng sein. Der will auch nicht streng sein, weil er daran glaubt, dass alle auch so ihre Aufgabe erfüllen. Mhm. Ja? Er könnte natürlich auch mal streng werden, aber er sieht das noch nicht. Noch ist für ihn keine Eingriffsschwelle gegeben. Und dann wird sie wahrscheinlich über ein Du-Du-Du nicht hinaus. Ja, so ungefähr. Ja. Und das finde ich, da will man mehr von, glaube ich. Also einfach man will auch wissen, wie es weitergeht, klar. Also das war ja die Absicht. Ja. Und deswegen sollte man das weitermachen lassen. Und Ich glaube, die Diskussion, die am meisten gefürchtet wurde, ist ja kurioserweise nicht eingetreten. Dass die Leute sehr schnell begriffen haben, dass man so wie Sedwitz aufgebaut ist, in der Form, mit dem Handlungsstrang, mit der Zeit, auch in der es spielt, dass es eben kein Sakrileg ist. Das ist quasi auch die düsteren Seiten der deutsch-deutschen Geschichte, also nicht irgendwie mit Füßen tritt oder sowas, sondern dass es aus einem ganz anderen Ausschnitt genommen ist, wo diese Form von Humor und das Lachen über die Absurdität der Mauer erlaubt und möglich und auch notwendig ist. Und deswegen glaube ich, dass es das weitergehen wird. Ich habe eher manchmal so das Gefühl, dass man eine gewisse Reife haben muss, um das zu genießen. Also man muss quasi so ein bisschen deutsch-deutsche Geschichte noch in den Knochen haben, um die Feinheiten der Serie auch genießen zu können. Ich weiß gar nicht, wie das bei 14-Jährigen so funktioniert. Also da müsste man mal welche fragen. Also ich habe es meinem Sohn jetzt noch nicht gezeigt, der wäre 12, aber wäre trotzdem spannend. Das Problem mit der Reife des Zuschauers kollidiert dann ja leider mit dem Sendeplatz. Ja, weil also die Leute, die es begreifen würden, schlafen dann schon. Naja, wir leben ja nicht mehr in so einer Quotenwelt. Also ich glaube, dass das Programmfernsehen beginnt ja doch sich zu verändern. Und Quoten sind nicht mehr alles, sondern heute wird eben viel im Internet abgehandelt. Und deswegen hoffe ich, dass man das jetzt nicht so ganz hart an der Quote bewertet. Weil die Quote ist natürlich nicht so überragend gewesen. Aber wenn man irgendwas irgendwie 0 Uhr sendet, dann muss man damit rechnen, dass 0 Uhr andere Stoffe Menschen also wach halten. Also das ZDF, zumindest weiß ich, dass die intern ihre Mediathek-Abrufzahlen auch einfließen lassen. Zumindest in die interne Bewerbung. Was ich bei der ARD lobenswert erwähnen muss, ist, dass sie zum Beispiel eben die Folgen auch schon auf YouTube eingestellt haben. Ja, klar. Und eben nicht nur Mediathek und auf ihren Seiten online, sondern dort, wo theoretisch auch jüngere Zuseher auf die Serie stoßen könnten. Also wir haben es auch verlinkt. Und es bleibt auch eine Weile stehen. Das wollen wir auch mal sagen. Also es bleibt ja bis März dort stehen. Und insofern erwarte ich mir da auch noch einiges. Also die Quote ist ja quasi, dadurch, dass es im Internet gut verfügbar ist, noch nicht zu Ende. Mhm. Ja. Ist ein Schläfer und kann vielleicht über diese kritische Zuschauermasse noch hinauskommen. Nein, das ist gutes Zeug. Also da, ich mache schon lange Humor und ich maße mir an, zu erkennen, wann was funktioniert. Und wenn ich selber die Figuren mag und wenn ich selber Spaß dran habe, dann muss ich das dem Zuschauer vermitteln. Das ist mein Credo. Also, ja. Und insofern gehe ich schon mal aus, dass es weitergeht. Und wir haben auch noch mehr. Also die Geschichte ist ja nicht auserzählt. Der Handlungsbogen, ich werde das jetzt natürlich nicht verraten, ist... Aber das wäre jetzt genau der Pitch-Stop, wo man so ein bisschen anteasern kann, wie es denn weitergeht. Ja, es gibt ja, es ist ja aus Kostengründen die 7. Folge nicht produziert worden. Und es wird auch, deswegen weiß ich ja schon, dass es noch sehr lustig wird. Und das sollte sich die Heidi nicht entgehen lassen. Es erzählt ja eine Geschichte. Siebwitz erzählt ja die Geschichte eines privaten Außenhandels. Was hat denn die Grenze eigentlich gemacht? Die Grenze hat natürlich Leute eingesperrt, aber sie hat vor allem verhindert, dass es einen privaten Außenhandel gibt. Und das wird jetzt plötzlich mit dem Loch in der Mauer, das Ralle Pietsch da irgendwie entdeckt hat, möglich. Es wird möglich, dass Ost und West in einen interessanten Austausch treten. Und damit natürlich auch zu Geld kommen, was normalerweise früher sich die Staaten eingesteckt haben. Und was werden sie mit dem Geld machen? Was macht man in der DDR der 80er Jahre, wenn man plötzlich über Unmengen Westgeld verfügt? Da eröffnen sich ja ganz neue Möglichkeiten. Ich wollte immer so eine Breaking Bad meets Olden Bande Nummer schreiben. Das ist ein netter Pitch. Ja. Ich wollte immer, dass in Ostdeutscher, die ja schon immer so ein bisschen sammetfötig sind und sich gar nicht vorstellen können, was sie mit ihrem Leben noch so Tolles anstellen könnten, plötzlich Geschmack kriegen am wilden Leben, am Abenteuer und auch mal was zu versuchen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich 1990 eine Reportage gemacht habe über, heute wieder ein wichtiges Thema, über Menschenschmuggel an der grünen Grenze. Das war am Dreiländereck, Tschechien, Polen und Deutschland. Und da haben wir einen Unfall gehabt in Tschechien und mussten nach Rumburg zur Unfallaufnahmestelle. Und da saßen nachts um 23 Uhr geschätzte 200 Mann auf dem Flur. Weil es war gerade Blitzeis gewesen, da war ordentlich was los. Und dann sagte mein Kompagnon, mein Fotograf, los, wir gehen jetzt vor und bestechen den. Mit der harten Westenmark, die wir ja schon hatten. Und da habe ich gesagt, nee, das geht doch nicht. Das kannst du nicht machen. Also ich hatte noch diese innere Bremse, war noch völlig intakt, dass man nicht, das ist also wirklich, das geht nicht. Du kannst nicht hier wirklich jetzt vorgehen, an allen Blicken vorbei, in das Zimmer gehen, dem irgendwie ein Zwanni auf den Tisch legen und sagen, hier, komm, mach doch mal einen Stempel rauf, Kumpel, wir wollen los. Ja? Und genau das haben wir gemacht. Und als ich dem den Zwanni auf den Tisch gelegt habe und wieder rausgegangen bin, wusste ich plötzlich, die Welt hat sich ein Stück weit verbreitert. Plötzlich war mehr möglich geworden. Und das wird Ralle Pietsch passieren. Wer plötzlich mehr Geld hat, hat mehr Möglichkeiten. Und das ist doch nur lustig zu sehen, wie ein Mann im Kampf um den Frieden seiner Familie sich im Besitz großer geldlicher Mittel der Staatsmacht anlegt. Weil man konnte, also Korruption war in der DDR natürlich auch ein Stichwort, man konnte Dinge kaufen. Klar. Ja. Und dann wollen wir mal sehen, was er alles so kauft. Dazu fällt mir halt noch sowas ein wie die IKEA-Produktion. Ja. Die es gab. Also das ist ja. Die konnte sich ja im Osten auch keiner selber leisten. Es gab natürlich gar keine IKEA-Geschäfte, sondern das ging ja alles schön in den Westen. Und Ja, es war also bei Häftlingsproduktion zum Teil, ja. Ne? Ja, ja. Das wird ja auch immer ein bisschen, der Westen hat ja auch profitiert davon, dass er so eine Art deutschsprachiges Vietnam an seiner Grenze hatte. Massiv. Oder auch Medikamententests für Devisen. Das ist ja die andere Geschichte, die eigentlich auch zu wenig erzählt ist. Dass die Ost- und Westdeutsche schon immer mehr miteinander gehandelt und verhandelt haben, als man heute. Die tun heute mal so, als wenn die beiden Staaten nebeneinander hergelebt hätten, wie die brave Schwester und die böse Schwester. Und das stimmt aber nicht. Also ich glaube, dass es einen intensiven, nicht nur diplomatischen, sondern auch also Unterhändler-Kontakt gab zu allen Fragen, die man sich nur vorstellen kann. Von Medikamententests bis zur Sockenproduktion ging es ständig nur hin und her. Und Strumpfhosen. Ja klar, Esther-Strumpfhosen, logisch. Ja, alles, was der Neckermann-Katalog war, quasi wurde im Osten hergestellt. Ja, komplett. Das hat halt bisher fast nur Volker Pispers auf der Bühne erzählt. Ja. Und da sind Schätze zu heben. Ja, und die DDR hat auch der Bundesrepublik auch Dinge abgenommen. Also hat auch sozusagen, was die Bundesrepublik nicht haben wollte an Peinlichkeiten und so, haben gesagt, wir helfen euch und ihr gebt uns ein bisschen Geld dafür. Die Müll wussten sogar. Die wussten ja, Müll, Schöneberg ging ständig Mülltransport darüber. Und also dass diese Geschichte ist viel zu wenig erzählt worden, dass die Deutschen Ost und West sich schon auch noch während der 40 Jahre, als sie getrennt waren, sich eins wussten. Also zum Beispiel, dass also die Westdeutschen hatten, also die Offiziellen und die Halboffiziellen hatten ein deutliches Gefühl dafür, dass der Osten Deutschlands eben eine Russenkolonie war. Das war eben so. Und der Handlungsspielraum war begrenzt, aber man konnte da dealen. Also das ging so. Und deswegen ist ja die heutige Geschichtsbetrachtung, die immer so verläuft, dass der Westen immer so tut, als wenn er immer schon diese Multikulti Latte Macchiato Republik gewesen wäre, ja. Und der Osten eigentlich immer bis in die 80er Jahre so eine 50er Jahre schwere Tore schließen sich und Kinder kommen mit 9 Monaten auf den Topf in so eine staatliche Einrichtung. Dass es also so eine Art so eine protofaschistische Hölle gewesen ist, das ist ja natürlich also nur Quatsch und Clipschulniveau, weil ich glaube, dass es zwei verschiedene Modernisierungspfade waren im besten Sinne. Und dann ist es eben so, dass Geschichte nicht dazu da ist, die heutigen von ihrer eigenen moralischen Einwandfreiheit zu überzeugen. Dazu ist Geschichte nicht da. Mhm. Das ist einfach so. Man soll sich Geschichte angucken, man soll vor Geschichte auch erschrecken, meinetwegen. Ja? Aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, oh, waren die Scheiße damals, sind wir toll. Und dazu ist Geschichte nicht da. Und das gibt eben, das ist das Schöne an so einer komödiantischen Serie wie Seetwitz, das gibt Seetwitz eben nicht her. Das gibt eben nicht, in Seetwitz kann man sich nicht so einen moralischen Selbstbefriedigung hingeben. Ja. Man sagt, ach, schlimm damals an der Grenze, aber wir haben es doch Bolle. Ja. Ich meine, in 20 Jahren werden wir uns vielleicht fragen, oder hier links, genau, werden wir uns vielleicht fragen, also oder unsere Kinder werden uns fragen, was wir falsch gemacht haben. Also sind ja heute auch Prozesse on the way, dass die entscheidend sind. Und wo ich nicht sicher bin, ob wir der historischen Stunde an jedem Tag gerecht werden. Und vielleicht werden die uns in 20 Jahren fragen, was wart ihr für Barbaren oder so. Oder was weiß ich, was sie uns fragen werden. Ja? Also ich würde mal davor warnen, sich so im Hegelschen Sinne als das Ende der Geschichte zu fühlen. Ja. Das kann schief gehen. Ist es ja auch gerade in diesem Lande schon. Und wenn man bedenkt, dass übermorgen die Pegida ihr einjähriges Jubiläum feiert. Pegida klingt für mich immer so ein bisschen nach wie ein schlechter Schlager. Nee, wie ein schlechter Schlager aus den 50er Jahren. Wie so eine Frau, die keinen Spaß im Bett hat. Die Pegida. Ach, das ist nichts mit der. Ich habe mich so um die Pegida bemüht, aber na egal. Naja, so. Noch was. Ja, ich habe noch muss auf das schlimme Banjo zu sprechen kommen. Gottchen. Weil das passt irgendwie nicht so zu der tollen Wahl von Amerika, von Rammstein. Ja. Was ich brillant finde, das als quasi Titelmusik zu haben. Aber das Banjo war Kann man dafür jemanden verantwortlich machen oder übernimmt dafür jemand die Verantwortung? Sicherlich. Da gibt ja jemanden, der die Musik gemacht hat. Also ich kann dafür leider nicht die Verantwortung übernehmen, weil ich kann es nur ich kann es nur verteidigen, was ja meine hohe Pflicht als Autor einer Serie ist. Also der Osten hat natürlich sowas vom Wilden Westen. Also der Osten hat natürlich diese leeren Landstraßen und diese rollenden Dornbüsche. Vielleicht da. Und insofern passt da so ein bisschen so Western-Style durchaus rein. Ich würde es jetzt nicht. Also es ist jetzt nicht die schlechteste Wahl. Jetzt als Instrument oder? Ja, als Instrument und als Musik. Ich denke, dass. Also Morricone hat da dicker aufgetragen, wenn es um Western geht. Also der hat nicht das Banjo ausgepackt, sondern die Mundharmonika. Ja, klar, gibt es ja bei Spiel mit Lied vom Tod gibt es auch Banjo, ne? Also wenn ich das richtig sehe, bei Cheyenne ist das doch so als ein Banjo-Titel. Naja, da sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ich würde mich da jetzt nicht drauf einschießen. Also, aber wenn dem so sein soll, dass die Musik nicht jedem gleichermaßen gut gefällt, dann nehmen wir das hin. Vor allem ist es was mir ein zu viel. Vor allem, wenn wie in der Pilotfolge, wenn eben so nebenbei erzählt wird, dass Ralle und Familie halt auch Westradio hören. Ja. Und Fitz und halt, wenn sie in den Sperrbereich fahren, halt eben kurz das Radio umschalten. Ja, wichtiges und Detail. Ich meine, das kriegt man besser mit, wenn die Tonspur nicht mit dem Banjo verstopft ist. Ja. Es ändert sich ja nur die Musik von nicht-diegetisch zu diegetisch und umgekehrt. Na, dann nehmen wir das jetzt mal als Anregung hier mit. Ja, muss ja auch möglich sein. Ja. Das freut mich. Der Musiker bestimmt hören und dann darüber nachdenken. Weil ich habe die andere Musikstück ja durchaus lobend erwähnt, aber der Banjo-Einsatz war mir zu viel, vor allem ein zu viel. Gut. Weil wenn es die Komik übertönt, vor allem die schönen Zwischentöne, die brauchen auch Raum auf der Tonspur. Naja, das ist ja sowieso, das ist ja Sedwitz in News. Also Sedwitz ist ja sehr anspielungsreich. Ich würde mal verwetten, dass die meisten das nicht mitkriegen. Also erstmal ist fast alles, was in der Serie vorgeführt wird, tatsächlich so geschehen. Und zwar auch die Dinge, wo man sagt, das war ein blöder dramaturgischer Einfall. Wahrscheinlich gerade die Dinge. Genau die Dinge. Also Wildschweinjagd, der Mauersprung, alles passiert. Ja. Und also eher kleine Sachen sind ausgedacht. Aber die großen Sachen, die sozusagen die Mainblocks sind alle passiert. Mhm. Und dann natürlich gibt es viele kleine, in den Dialogen viele kleine Späßerchen, die alle geben Sozialismus oder was weiß ich. Also die man auch beim zweimaligen Gucken genug genießen kann. Also ich bin Vertreter des Opulenzprinzips. Also man sollte immer so schreiben, dass sich das nicht mit einem Durchgang erledigt hat, sondern dass man immer wieder was Neues entdeckt. Ein bisschen wie beim Zauberwürfel. Ja. Und ich hoffe, dass wir das in der zweiten Staffel auch nochmal aufhören können. Und der dritten. Naja, also ich habe ein bisschen Regatt vor so ganz großen Langläufern, weil also das wächst einen dann auch sozusagen so ein bisschen fest. Und dann, mir tun auch die Schauspieler leid, weil die werden ja dann selbst dazu. Also ich möchte nicht, dass der Kompaniechef, also Olaf Burmeister, der ja wirklich ein sensationeller Komödiant ist, völlig underrated. Also dem wünsche ich alle Rollen dieser Welt. Ja. Und dass der dann nur noch als Kompaniechef sein Leben fristen muss, weil niemand anders mehr was sehen will, außer diesen Norbert Neubert. Übrigens ein Gag, der rausgeschnitten wurde, weil die Szene nicht funktioniert hat. Der heißt nämlich Norbert Neubert. Mhm. Und was ein schöner kommen die Namen nicht drauf. Also eine schöne Alliteration ist. Und der Russe heißt Wladislav Afanasyevich Malachabakov Vysobochantsev. Mhm. Und die stellen sich beide vor. Und wir hatten aber, weil der russische Name so lang ist, keine Zeit, die Szene mit reinzunehmen. Und der antwortet ihm ganz kurz, er heißt Neubert. Und das ist eigentlich sehr lustig. Wie auch die Übersetzungsszenen. Also es gibt, also man müsste ein paar Takeouts produzieren. Ich hoffe, dass es die noch gibt, weil Das wäre ein Anreiz für die DVD-Auswertung. Ja. Also das wird den Verantwortlichen hoffentlich bewusst sein. Ja. Ja, wir kriegen schön. Wir haben auch einen Zonensong produziert noch. Also es gibt schon um die Serie herum noch ein bisschen was. So ein bisschen Futter zum Spaß haben. Ja, es gab auch diese schöne Online-Seite zur Grenze, die dann auch so ein schönes so ein Anklick-Ding-Element hatte, wo drauf stand, hier teilen. Und ich dachte, hier können Sie Deutschland wieder teilen, mit Freunden. Fand ich's. Hier können Sie Deutschland mit Freunden teilen. Das ist lustig, stimmt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, stimmt. Ach, diese, was die New Economy alles an Doppeldeutigkeiten mit sich bringt. Ja. Also deswegen zusammenfassend, ich bin guter Dinge. Ich glaube, es geht weiter. Und irgendwann, wir sind ja im Jahr 88, wir können nicht ewig weitermachen, weil irgendwann ist dann auch mal vorbei. Irgendwann ist 89 und irgendwann ist die DDR vorbei. Sei denn, wir machen noch ein Prequel. Ja. Mhm. Ich habe jetzt gerade Better Call Saul gesehen, das ist ja Prequel zu Breaking Bad. Und auch ziemlich genial ist, weil es natürlich nochmal, also es alles nochmal anreichert, den Stoff. Also wenn man so Figuren ausgliedert, das sind neue Entwicklungen, die ich wirklich mit Bewunderung betrachte. Wie man aus jeder kleinen Figur nochmal eine eigene Serie stampfen kann. Das ist toll. Also man entwickelt sich auch schön Hintergrundgeschichten zu Figuren. Da hätte ich total Lust drauf. Ich hätte total Lust drauf, also den Kompaniechef nochmal auszukoppeln und zu zeigen, wie der zu diesem Mensch geworden ist, der da jetzt zur Zauberei gefunden hat. Genau, im thüringischen Wald da vor sich hin zaubert. Ja, also ich bin noch jung, vielleicht schaffen wir es. Auf jeden Fall. Ja. Wir haben uns jetzt verlaufen, glaube ich. Ja, ich sowieso. Man kann sich hier im Palmgartenwerk kann man sich verlaufen jetzt. Lost in Leipzig. Ja, gut. Ja, das klingt eigentlich schon nach einem guten Schluss. Was halt noch fehlt, ist, dass du einen Autorenkollegen oder Autorinnenkollegin, ach du meine Güte. Ja, apropos Geschlechter. Darf ich auch zwei? Frage, selbstverständlich. Weil es ist jetzt, es hat sich nur zeitlich so ergeben, dass du der zweite Mann in Folge bist. Ich muss ein paar Zuhörerinnen womöglich insofern beruhigen, dass auch schon Autorinnen zugesagt haben für diesen Podcast. Annette Hess zum Beispiel und Karin Michalke werden hier auch mal mit mir, ja jetzt nicht durch Leipzig laufen, aber woanders halt spazieren gehen. Nee, die wegbleiben von Leipzig. Also das habe ich ja schon vorhin gesagt. Ja. Leipzig ist... Ich gehe ja auch wieder weg. Genau. Kommt nicht alle nach Leipzig. Lasst uns hier mal allein in dieser schönen Stadt. Ja, wen soll ich empfehlen? Also, ich würde jetzt sagen, um das hier gendermäßig... Nein, musst du nicht. Muss ich nicht, ne? Nee, darauf muss ich Wert legen. Dann, okay. Oder? Na, ich würde zwei empfehlen. Also jemand, den ich sehr, sehr schätze, den ich aber gar nicht anteasern kann, ohne wahrscheinlich alle Gender-Study-Professoren gegen mich aufzubringen, weil ich natürlich diesen klassischen Satz auf der Zunge habe, dass sie trotzdem, sie eine Frau ist, sehr, sehr witzig ist. Ja, da wirst du mal sofort an den Hoden aufgehängt. Mhm. Und ich mag Kirsten Fuchs über alles. Also als Person, als Schreiberin. Mhm. Und die ist sehr, sehr witzig. Ist eine umwerfende Vortragskünstlerin und auch eine Metaphernschleuder vor dem Herrn. Also was die raushaut, dafür brauche ich mehrere Wochen, um mir nur eine Seite dieser Metaphern auszudenken, was sie einfach so runterschreibt. Also die muss dringend wertgeschätzt werden. Das ist, also Zeit läuft auch, also sie ist nicht mehr 21, aber das hat die deutsche Öffentlichkeit verdient, dass Kirsten Fuchs auf jeden Nachtschrank gehört. Wird gemacht, da leisten wir auch einen kleinen Beitrag. Ich meine, die Bewegung in diesem Podcast ist ja auch gesund und lebensverlängernd. Genau. Hoffe ich mal. Und wenn ich dann noch einen zweiten vorschlagen dürfte, dann wieder um Mann, dann ist es Raik Wieland, der schon zwei Bücher also aus eigener Hand vorgelegt hat und als Herausgeber auch mehrere, zum Beispiel die verdienstvolle Reihe Öde Orte. Ja, das sind Stadtkritiken. Also ein Genre, das auch zu wenig bedient wird, dass man mal so eine Stadt besucht und fertig macht, weil sie einem so gar nichts gibt. Und Achso, wir müssen ja wieder in Richtung Rauschen gehen, genau. Raik Wieland, und ich würde Raik Wieland auch deswegen empfehlen, nicht nur, weil er auch sehr lustig ist und sehr klug und sehr philosophisch, sondern weil er... Bist du eigentlich der Studienkollege aus Ich schlage vor, dass wir uns küssen? Oder nein, ist das Zufall? Nein, Zufall? Das bin ich nicht, um Gottes Willen. Also ich fürchte mich ein bisschen davor, weil er, ja... Sehr, dass du dort auftauchen kannst? Ja, genau. Dann? Ja, das, ich möchte nicht beschrieben werden. Weil er sehr gut ist und es gibt auch Wahrheiten, die man vor sich selbst verbergen möchte. Und insofern vergessen wir doch, das haben wir ja jetzt am Anfang des Podcasts ja, gelernt. Ja, und auch Freundschaften nehmen da einer guten Ehe nichts. Also das stimmt, Freundschaft ist ja per Definition eben das, dass man jemanden mag, obwohl man ihn kennt. Und da gehört wahrscheinlich Vergessen auch dazu. Jedenfalls Raik Wieland empfehle ich auch dringend. Und auch deswegen, weil das so ein bisschen Tritt in den Arsch sein soll. Der ist nämlich eigentlich faul. Und der müsste mehr schreiben. Und insofern muss er so ein bisschen an seiner Schriftstellerei aus seinem Loch gezogen werden. Und man muss ihm mehr und mehr auf den Sack gehen, dass er mal was schreiben soll. Weil er nämlich sehr gut ist. Er ist ein exzellenter Stilist, der 90% aller deutschen Schreiber in den Sack steckt. Und das sollte er einfach mal wieder machen. Das wünsche ich mir jedenfalls. Also Kirsten Fuchs und Raik Wieland sind meine beiden Favoriten für ein Autorenrennen-Podcast. Und beides auch eloquente Erzähler, kluge Menschen, einfach feine Zeitgenossen. Es ist eine Lust, mit ihnen den Planeten zu teilen zur selben Zeit. Wunderbares Schlusswort. Ich muss doch noch eine Sache natürlich ansprechen, weil es fehlt, weil ich noch, eigentlich wäre das spätestens jetzt der Moment, wo ich die von unseren Sponsoren, die es nicht gibt, das ist das Problem daran, wollte ich schon sagen. Ein Notizbuch mit deinem Namen drauf, ebenso wie ein edles Schreibgerät, beides produziert und hergestellt in deutschen Landen überreichen würde. Okay. Für Notizen und sonstige weitere. Wir machen das wie im Kindergarten, da wurde es immer nur angedeutet. Ja. Da haben wir gesagt, so, du hast jetzt mal von mir ein Notizbuch gekriegt, ja, nimm es mal entgegen oder dieser Sandkuchen schmeckt ja lecker. Ja. So machen wir das jetzt auch. Das wäre halt ein bisschen mehr als so ein Poesiealbums-Ding gewesen, aber das wäre die Möglichkeit, etwas zu bewerben für und damit auch die Dichter und Henker oder Dichter und Denker Nation entsprechend zu würdigen, weil diese Sponsorentätigkeit natürlich auch die Frequenz dieses Podcasts erhöhen würde. Deswegen würde ich mich sehr freuen. Aber es gibt auch total tolle Crowdfundings und so Geldsharings, wo man irgendwie donate hier und so. Ja. Es gibt so Donate-Button. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ausgesprochen wurde. Ich kann so einen Knopf programmieren, aber das ist... Ich kann das nicht. Ich muss mein Geld auf klassische Weise verdienen. Bloß weil ich keinen Donate-Button programmieren kann. Ich kann es auch nicht anders. Ja. Und ich mag nicht betteln. Also ich könnte mir Crowdfunding vielleicht vorstellen, aber ein richtiger Sponsor, der zu Autoren passt, zum Schreiben passt und das halt auch, finde ich sehr schick. Ja. Also, ich hätte jetzt gern was überreicht. Ich habe was anderes in der Tasche. Dazu komme ich dann aber gleich, wenn das Mikro aus ist. Stadtwerke sind exzellente Sponsoren. Das sind ganz, also meistens sitzen da sehr gebildete Menschen, gerade in der Public Relations Abteilung, und die für sowas auch zu haben sind. Ich würde mal Stadtwerke. Stadtwerke, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja. Also, das klingt gut. Ja. Wäre ich jetzt mal heute Vormittag noch an den Stadtwerken Leipzig vorbeigelaufen. Zum Beispiel. Also, es ist ausgesprochen wunderbar still hier im. Naja, es ist fast zu still. Also wie gesagt. Bei einer Tonaufnahme kann es gar nicht still genug sein. Sogar Harry dürfte sich freuen, weil hier gerade kein Kies ist. Dafür fährt ein Aussichtsbötchen vorbei mit Touristen drauf. Ja, das ist hier... Oder es sind Schlepper, das weiß man auch nie so genau. Die es bis hierher geschafft haben. Ja. Die Elster, die Elster ist natürlich wie jeder Fluss auch mit dem Meer verbunden. Insofern würde es gehen über den großen Weg, also Mittelmeer, dann natürlich Atlantik, Nordsee, Ostsee. Ja. Ich glaube, Elbe, Nordsee reicht. Elbe und dann in die Elster. Also Also für Flüchtlinge, die wirklich die große Runde machen würden, die können mit dem Boot bis, also hier, bis ans Palmgartenwehr mit dem Boot vorfahren. Über sowas darf man keine Witze machen. Doch, natürlich darf man auch über Flüchtlinge Witze machen, selbstverständlich, klar. Also das ist, es ist einfach, es bleibt dabei. Wenn man über etwas nicht lachen kann, dann kann man es auch nicht ernst nehmen. Das ist einfach so. Das ist jetzt das nächste wunderbare Schlusswort, das wir jetzt so stehen lassen. Und der Ton geht jetzt einfach nochmal wieder über das Wehr. Und in dem Rauschen verabschiede ich mich quasi offiziell hier. Vielen Dank, dass du ich habe zu danken. Und durch Leipzig geführt hast. Bitteschön.